Die Schlussfolgerung daraus kann man nur ablehnen, wenn man eine der beiden Tatsachen, die die Grundlage des Dreisatzes bilden, bestreitet. Das wagt Schirmacher nicht. Beim Menschen gemessene Intelligenzunterschiede sind nun mal teilweise erblich. Und die durchschnittliche Kinderzahl in Deutschland ist negativ korreliert zu Bildung und Intelligenz. Damit bekommt Schirmachers Kritik an meiner Analyse etwas irrlichternd Unschlüssiges. Haltlos ist der Vorwurf, ich verdeckte meine Quellen. Denn was ich gelesen habe, habe ich auch zitiert. Wenn man Argumente gegen meine Schlussfolgerung finden will, so müssten diese an den zugrunde liegenden Tatsachen ansetzen und damit an folgenden Punkten. Die demografische Einwirkung auf die genotypische Intelligenz tritt erst über längere Zeiträume auf. Das Geburtenverhalten ist nicht stabil und kann sich auch wieder ändern. Bessere Bildung kann zu einem Anstieg oder zu einer Stabilität der phänotypischen Intelligenz selbst dann führen, wenn die genotypische Intelligenz sinkt. Damit diskutiert man zwar über das Ausmaß und die praktische Relevanz des von mir beschriebenen Effektes, stellt aber nicht seine innere Logik in Frage. Diesen Weg geht Schirmacher aber nicht. Seine Reaktion offenbart, wenn sie intellektuell redlich ist, was ich unterstelle, ein tiefes Unverständnis für den Kern der Darwinschen Entwicklungslehre. Die Entwicklung und gewaltige Ausdifferenzierung des Lebens, vom Einzeller bis Einstein, erfolgten durch natürliche Selektion. Dieser Prozess findet seinem Wesen nach niemals ein Ende, solange es Leben auf der Erde gibt, und er umfasst auch den Menschen als Teil der Natur. Wer dies verneint, sollte die moderne Evolutionstheorie ablehnen und sich den Kreationisten anschließen. Abwegig finde ich in diesem Zusammenhang den Vorwurf des Biologismus. Die Basis aller menschlichen Möglichkeiten wurzelt in der Biologie des Menschen. Leib und Geist, Physis und Psyche sind voneinander nicht zu trennen. Auch die Entwicklung und Existenz des menschlichen Bewusstseins lassen sich durch die moderne Neurobiologie evolutionär erklären. Das gilt auch für die Entwicklung der menschlichen Kultur. Schirmacher findet es kritikwürdig, dass ich Francis Galton, den Vater der frühen Intelligenzforschung, nenne und nicht erwähne, Zitat, dass Galton zuerst und vor allem Erfinder der Eugenik war und dass ihr erst seine Intelligenzthesen ableitete. Zitat Ende. Nun, mit seinem Buch Hereditary Genius und nachfolgenden Forschungen ist Galton der Vater der modernen Intelligenzforschung und als solcher taucht er auch heute überall in der psychologischen Fachliteratur auf. Seine empirischen Untersuchungen und die dabei angewandten Methoden waren bahnbrechend. Im Vorwort zur Ausgabe von 1892 beschreibt er seinen methodischen Ansatz. Dieser ist in seiner Abfolge von theoretischer Hypothesenbildung und empirischem Hypothesentest auch aus heutiger Sicht methodisch einwandfrei. Die von ihm angestellten Überlegungen zur Eugenik waren seine an ihre Zeit gebundene gesellschaftspolitische Antwort auf seine empirischen Erkenntnisse. Diese Antwort ist entschieden zurückzuweisen. An der Qualität seiner Forschungen ändert das nichts. Darwin teilte Galtons Sorgen, wie in seinem Buch »Die Abstammung des Menschen« deutlich wird. Auch das mindert die Qualität und Aussagekraft der Darwinschen Entwicklungslehre nicht. Schirmacher hängt anscheinend der Ansicht an, dass die unbestritten große Plastizität des Menschen weitgehend unabhängig von seinem genetischen Erbe sei. Er läuft damit in die Falle, die der amerikanische Psychologe Martin Seligman in seinem Buch »What You Can Change and What You Can't« anspricht. Seligman arbeitet die große Rolle von Erbfaktoren für die Intelligenz und für andere menschliche Wesenszüge heraus. Er kritisiert, dass der Missbrauch der Genetik durch die Nationalsozialisten über weite Strecken die Diskussion der Erblichkeit von Eigenschaften tabuisiert und so den Erkenntnisfortschritt behindert habe. Ironisch schreibt er, "When stoked by this reaction to narcissism, the logic of the dogma of human plasticity is, once we allow the explanation that Sam does better than Tom because Sam is genetically smarter, we start our slide down the slippery slope to genocide." Stellt man wie Schirmacher in Bezug auf den Menschen genetische und soziobiologische Fragestellungen unter ein generelles Denkverbot, So verschließt man sich ganzen Gedankenwelten und verbaut sich einen wichtigen Zugang zur Wirklichkeit. Der Biologe Hubert Markel schrieb 2009 zum Darwin-Jahr mit Bezug auf den Menschen und seine Kultur: In der Selektion erweist sich die Triebfeder der Entstehung alles Neuen, die wir Innovationen nennen. Erst indem es sich als tauglicher erweist als das vergleichbare Angebot, kommt es zu seiner Durchsetzung. Aber seien wir vorsichtig, die wählerische Umwelt entscheidet über seinen Wert, nicht seine innere Qualität. Deshalb wird nicht nur das Nützliche vermehrt, sondern auch das Unnütze, wenn es gewählt wird. Die Gesetze der Evolution sind universal und sie ändern ihre Wirkung je nach den Rahmenbedingungen. Darum kann sich die Gesellschaft der Verantwortung für die Rahmenbedingungen, die sie setzt, auch nicht entheben. Diese Erkenntnis habe ich in meinem Buch konkret angewandt. Um Eugenik ging es dabei übrigens nicht. Wie Klaus von Donani bei der Diskussion um mein Buch äußerte, treibt Eugenik, wer der PID, der Präimplantationsdiagnostik, zustimmt oder Spätabtreibungen bei bestimmten Behinderungen befürwortet. Zitat: Wenn man jedoch sagt, dass 40% der Frauen in gehobenen Positionen in Deutschland keine Kinder mehr bekommen, dann ist das etwas ganz anderes. Und wenn man hinzufügt, dass man etwas tun sollte, damit auch diese Frauen wieder Kinder bekommen, dann ist das nicht Eugenik, sondern eine ganz normale Form von Bevölkerungspolitik. Zitat Ende. Mit den vorangegangenen Ausführungen habe ich die wesentlichen Punkte berührt, die die Debatte seit Veröffentlichung meines Buches bestimmten. Natürlich entwickeln sich Gedanken weiter. Neue Fakten und kritische Einwürfe geben zusätzliche Perspektiven. Das Grundgerüst meiner Argumentation sehe ich allerdings nicht in Frage gestellt. Ob dieses Buch als zutreffend und wichtig gelten kann, wird sich frühestens in 20 Jahren erweisen, wenn man auf die bis dahin eingetretene Entwicklung zurückblicken kann. Thilo Sarrazin, Berlin im Oktober 2011.